Yeah, ey. Deutscher Rap ist vielseitig. Manche machen böse Tracks, doch sind in Wahrheit höflich nett. Manche machen Öko-Rap. Mancher macht mit großer Klappe 1,50 an Größe wett. Manche ficken Groupie-Hosen und manche haben mit Möhren Sex. Egal, jetzt ist der König back mit schöner Tag. Lädt und ballert dann deiner schwangeren Mom den Fötus weg. Und liegt sie am Boden mit paar Kugeln im Leib. Sagt er, tut mir leid, man, doch ein Hurensohn reicht. Der yo, ich komm nachts mit Schmuck, der leuchtet und die ganze Hut verbeugt sich. Kid, du bist der Grund, warum in deiner Stadt die Luft verseucht ist. Kid, ich bin der Grund, dass deine Mutter feucht ist. Red ich und schlag zu wie Russlanddeutsche bei Schlussverkäufen, du Pufferzeugnis. Und ich hab im Portemonnaie meine Visa ohne Limit. Ich bin King und lieb sorgenfrei mit der Visa. Als Sorge weiß es mein Dealer. Formel 1 mit der Visa. Bin drauf, geh raus und kauf die ganze Formel 1 mit der Visa. Ich bin King. Yeah, mein Herz ein Diamant. Diamant, der wie Fukushima strahlt. Du weißt, ich bin King. Und wenn du mich nach nem Feature fragst, sag ich nein und kauf nen Wolkenkratzer mit der Visa. Während deine Flirtversuche in Clubs aus mehr dummem Gestotter bestehen als Hooks von klär ich mega süße Mädels. Erwischst du mich mit deiner Sis, ist das kein Schock für dich, sondern ein Déjà-vu-Erlebnis. Die Cadillac-Felgenschein. George Clooney will mich tot sehen, denn er bangt um seinen Status als sexiest man alive. Und junge Chicks wie deine dumme Sis beenden den Satz. Da ist Kollega mit Fuck und ich bin ungeschminkt. Ey, deine Schlampenmutter putzt mittags in Stripclubs, wo sie auch heimlich gerne mal die Stange runterrutscht. Ich bei einer Feuerwehrübung. Und abends läuft die Bitch auf Panic-Absätzen hinaus, wie die Euro-Einführung. Und ich hab im Portemonnaie meine Visa ohne Limit. Ich bin King und lieb sorgenfrei mit der Visa. Als Sorge weiß es beim Dealer. Formel 1 mit der Visa. Bin drauf, geh raus und kauf die ganze Formel 1 mit der Visa. Ich bin King. Yeah, mein Herz ein Diamant. Diamant, der wie Fukushima strahlt. Du weißt, ich bin King. Und wenn du mich nach nem Feature fragst, sag ich nein und kauf nen Wolkenkratzer mit der Visa-Card. Ich bin King. Ich bin King, ich bin King, ich bin King, ich bin King, ich bin King, ich bin King, ich bin King.